Kundgabe 9014. Empfangen am 13.07.1965. Bitten um Kraftzuwendung für die Seelen der Verstorbenen. Wenn immer sich euch ein Gedanke aufdrängt an einen Verstorbenen, so wisset ihr, dass dies immer eine Bitte ist um Hilfe, die ihr ihnen leisten könnet, denn es nimmt sich derer kein Mensch an. Und wenn sie nun bei euch ein Licht erblicken, so möchten auch sie sich einfinden und von diesem Licht gestärkt werden. Denn oft wissen sie nicht, was jenes Licht bedeutet, sonderlich dann, wenn sie bis dahin in Irrtum verstrickt waren. Dann genügt nur ein Gedanke an diese Seele und die Aufforderung, sich gleichfalls einzufinden, um eine Unterweisung entgegenzunehmen. Denn die Not ist groß, besonders bei jenen Seelen, denen keine liebende Fürbitte folgt und denen auch geholfen werden soll, dass sie in den Besitz der Wahrheit gelangen. Nur einmal eine bewusste Aufforderung, an euren Belehrungen teilzunehmen, genügt schon, um die Seele nun dauernd an euch zu fesseln, und der Erfolg wird immer sein, dass sie euch nicht mehr verlassen, dass sie sich in die große Schar jener eingliedern, die ich nun auch selbst ansprechen kann. Und ihr werdet ständig umgeben sein von Seelen, die ihr Wissen erweitern wollen, um wieder auszuteilen denen, die noch weniger Wissen besitzen und denen sie auch helfen wollen. Und es kommt nun darauf an, dass ihr ihnen Kunde gebt von meinem Erlösungswerk. Denn dann erst nehmen sie auch tieferes Wissen an, wenn sie einmal zu ihm gefunden haben und Erlösung fanden von ihrer Schuld. Sie müssen als Voraussetzung dessen erst sich in der Liebe betätigen, da ihnen erst dann das Verständnis gegeben werden kann, wenn sie ihren Liebewillen selbst wieder anwenden, um den in gleicher Not sich befindlichen Seelen zu helfen. Dann erst werden sie selbst immer tiefer eindringen und es wird ihnen leicht fallen, sich dem göttlichen Erlöser hinzugeben und ihn um Vergebung ihrer Schuld zu bitten. Dann aber strömt ihnen unentwegt das göttliche Wort zu. Dann nehmen sie es auch an, ganz gleich, wo und wie es ihnen geboten wird. Doch gerade der erste Schritt fällt einer Seele sehr schwer, bis sie einmal die Kraft der Fürbitte erfahren hat, die sich dann in der Wandlung ihres Willens äußert, der nun auch leichter zu beeinflussen ist und der Ruf an eine solche Seele auch befolgt wird. Darum achtet jeder solchen Bitte und kommet den Seelen zu Hilfe, die sich nach einer Hilfe sehnen, die sich wohl vielen Menschen auf der Erde in Erinnerung bringen, jedoch nur bei denen Fürbitte finden, die geistig ihnen helfen können, weil sie bewusst mit mir in Verbindung stehen und ich selbst mich ihnen offenbaren kann. Und dass mein Wort von einer ungeheuren Kraftwirkung ist, das wird eine jede Seele erfahren dürfen, die sich einmal bei euch eingefunden hat, denn ihre Aufwärtsentwicklung ist auch garantiert. Wenn mir einmal die Gelegenheit geboten wird, mich einem Menschen kundzugeben durch das Wirken meines Geistes, so steht dieser Mensch inmitten eines Lichtscheines, der viele Seelen anlockt, die willig sind, das Gleiche anzunehmen, was euch geboten wird, und durch euch auch alle die Seelen, die ihr in eure Fürbitte einschließet, die dann aber auch nicht verloren gehen können. Denn es treibt euch dann nur die Liebe zu jenen Seelen, und um dieser Liebe willen wende ich auch denen die Kraft zu, für die ihr betet. Ich muss auch im Jenseits die Gesetze gelten lassen, wozu als erstes der freie Wille des Wesens gehört, der nicht angetastet werden darf, weder von mir selbst noch von meinem Gegner. Darum geht es, dass ihr, die ihr auch den freien Willen achten müsstet, derer nur liebend gedenket, die noch schwach sind in ihrem Willen, die aber der Kraft eurer Fürbitte nicht widerstehen können und die ihr darum lenken könnet in ihrem Willen, der sich euch darum nicht mehr widersetzet, weil ihn die Kraft der Liebe wohltätig berührt und sie ihn dann auch unwiderruflich zu euch zieht und ihr ihnen nun auch das Evangelium der Liebe vermitteln könnet. Wüsstet ihr, wie sehnlich euer Anhang mein Wort entgegennimmt, wie sie ständig spüren, dass sie vorwärts schreiten, und wie dankbar sie euch sind, dass ihr durch eure Fürbitte ihnen zur Teilnahme an euren Belehrungen verholfen habt. Ihr würdet nicht aufhören, für alle solche Seelen zu beten und euch selbst an ihrem Aufstieg erfreuen. Denn auch sie schützen euch, wo sie können, damit der Wortempfang nicht unterbrochen wird. Ihr reinigt auch eure Atmosphäre um euch, sodass sie keinerlei Versuchungen durch den Gegner ausgesetzt sind, so wie sie euch umgeben. Darum ist gerade eure Tätigkeit so bedeutsam, könnet ihr doch zur Erlösung vieler Seelen beitragen, indem ihr ihnen Brot und Wein darreichet, also den köstlichen Lebenstrank und die wirksamste Speise ihnen zuwendet, und ihr werdet es dereinst mit innerlicher Beglückung empfinden, dass ihr beitragen konntet zu deren Aufstieg, die ohne eure Fürbitte noch sehr lange in der Finsternis geschmachtet hätten. Daher achtet eines jeden Gedankens, der euch an einen Verstorbenen erinnert. Sehet ihn an als einen Hilferuf, den ihr nicht zurückweisen dürfet. Und dann rufet ihn bewusst in eure Nähe. Und es ist der erste Schritt getan nach oben. Denn so wie sich ein Mensch einer solchen Seele fürbittend annimmt, kann ich um dessen Willen auch der Seele die Kraft zuwenden, was mir sonst nicht möglich ist, weil es gegen das Gesetz von Ewigkeit geht, da nur der freie Wille solche anfordern kann, den ich nun aber in der liebenden Fürbitte ersehe und dann auch jener Seele mein Erbarmen schenke und ihr nun auch die Gnade meiner Ansprache durch euch zuwenden kann. Die Menschen könnten durch Fürbitte in Liebe alles Geistige erlösen, doch wie wenige sind sich dessen bewusst, und welche große Macht hat darum mein Gegner, der alles versucht, um solche Verbindungen von der geistigen Welt zur Erde zu stören, der aber nicht wirken kann, wenn ein Mensch sich mir hingibt in Liebe und ich diese nun auch schützen werde. Insbesondere dann, wenn ich durch ihn auch die Seelen im Jenseits ansprechen will, woran mich mein Gegner niemals hindern kann. Denn wo der Erlösungswille da ist, dort werden auch die Menschen befreit werden von dem, der sie lange genug gefesselt hielt und deren Waffe allein die Liebe ist, die ihn besiegt und die er flieht, weil sie mein Anteil ist und bleiben wird in Ewigkeit. Amen.